Kundgabe 2544. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.11.1942. Glaube an die Unsterblichkeit der Seele, nötig zur Arbeit an sich selbst. Es müssen sich die Menschen darüber klar werden, dass das irdische Leben nur Mittel zum Zweck, niemals aber Selbstzweck ist. Erst diese Erkenntnis spornt sie zum Streben an, das Ziel zu erreichen, um dessen Willen der Mensch auf Erden wandelt. Folglich muss ihm der Glaube an ein Fortleben der Seele nach dem Tode vermittelt werden. Es muss ihm die Unsterblichkeit der Seele begründet werden, wenngleich dies dem Menschen nicht bewiesen werden kann. Es muss ihm ein Wissen erschlossen werden, das ihm die Unsterblichkeitslehre verständlich macht, so dass es ihm nun leicht wird zu glauben, auch ohne Beweise. Dann erst betrachtet er die Erde als Mittel zum Zweck und stellt sein ganzes Leben auf das Fortleben nach dem Tode ein. Erst dieser Gedanke lässt ihn nun die irdischen Güter mit anderen Augen betrachten, denn er lernt nun deren Vergänglichkeit bewerten und errichtet sein Augenmerk auf die Dinge, die Bestand haben für die Ewigkeit. Und was er nun tut, bringt er in Zusammenhang mit dem jenseitigen Leben. So wie der Mensch daran glaubt, dass das Leben mit dem Tode kein Ende hat, denkt er darüber nach, welcher Art das Leben nach dem Tode sein mag. Also er sendet seinen Geist zur Höhe, das heißt in Regionen, die der Seele Aufenthalt sind nach Beendigung des Erdenlebens. Und in diesen Regionen wird ihm nun Aufschluss gegeben, und zwar gedanklich, so dass der Mensch nun voller Überzeugung sich selbst als einen Erdenwanderer betrachtet, dessen Lebenslauf bald beendet ist, und er diese kurze Erdenzeit ergiebig auszunützen sucht. Der Glaube an die Unsterblichkeit ist so nach unumgänglich notwendig. Soll der Mensch die Arbeit an seiner Seele beginnen? Wie aber auch dieser Glaube den Menschen hindert, das Leben nur rein weltlich zu leben. Doch ein unwiderlegbarer Beweis ist nicht zu erbringen über das Fortleben der Seele. Es ist auch dies eine Lehre, die niemals bewiesen werden kann. Jedoch durch eifriges Nachdenken zur tiefsten Überzeugung werden kann, wie alles Geistige nicht unter Beweis zu stellen ist, damit der freie Wille des Menschen nicht beschränkt wird und der Glaube so nach ein ungezwungener ist. Amen.